Auf dem stillen Kirchberg stand schön mein Vaterhaus, und ich sah ins weite Land übers Dorf hinaus, sah die Mühl am unteren End und die Ziegelei, Korngeländ und Kleegeländ längs der Häuserei. Sah das Dorf vom Kirchberg gut, zählte nicht dazu ganz, denn nah war nur das Gut und des Friedhofs Ruh. Und so blieb es, weil ich seh und doch abseits wohn, sing von Gras und Korn ich weh, schön von Lehm und Mohn.